Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Silvester, da war ein Kumpel bei mir zu Besuch und der hat, wie er selber sagt, eines der besten Biere der Welt mitgebracht. Bier aus einem belgischen Kloster und das kann man nur da bei diesem Kloster kaufen. 7 Euro die kleine Flasche und das Kloster liegt auch noch mitten in der Natur, also da muss man erst lange hinfahren. Oder man kauft es schwarz im Netz, da kostet die Flasche 20 Euro. Also hat er gleich mehrere Flaschen eingepackt für später. Aber vielleicht sollte er dann nicht so lange warten mit dem Trinken. Bei bestimmten Craft-Bieren nämlich ist es keine so gute Idee. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Sabrina Loy ist jetzt bei mir im Studio. Bitte, warum nicht? Also jetzt nicht, weil das gesundheitsgefährdend wird, sondern weil sich da einfach was am Geschmack ändert. Also der Hopfengeschmack lässt nach, beziehungsweise eben er verändert sich. Das haben Forscher von der TU München rausgefunden. Und zwar liegt das an einem ganz bestimmten Stoff, der in dem Hopfen für ein ganz besonderes Aroma im Bier dann sorgt. Das hat mir Martin Steinhaus gesagt, der hat die Untersuchung gemacht. Das ist 4-Mercaptophil-Methyl-2-Pentanon, eine Substanz, die ein ganz typisches an schwarze Johannisbeeren erinnerndes Aroma aufweist. Okay, schwarze Johannisbeere, da denke ich nicht an Bier, da denke ich an Wein oder so. Ja, also klar, von Wein kennt man das irgendwie, Aroma von schwarzer Johannisbeere, grüner Paprika, Vanille, Brombeere im Abgang, ganz samtig, lalala. Bei Bier ist das jetzt vielleicht eher ungewöhnlich, aber dein Kumpel wird mir recht geben. Das ist nur dann ungewöhnlich, wenn man jetzt als Standardpilz irgendwie im Kopf hat. Aber wenn man jetzt mal so ein richtiges Craftbier sich aufmacht. Ja. Und da mal dran schnuppert. Kenne ich auch. Kennst du auch. Dann riecht man halt auch schon mal was anderes, ne? Da riecht Bananiges. Man, genau. Ganz viel so zitronige Aromen. Ja, ja, ne? Genau. Oder auch Melone. Oder eben auch mal schwarze Johannisbeere. Aber wenn man sich mal so durch ein paar Craft-Bier getrunken hat, dann weiß man ja, dass das wirklich bei jedem anders ist. Also nicht jedes schmeckt oder riecht nach schwarzer Johannisbeere, ne? Nein, nein, natürlich nicht. Das hängt ganz davon ab, welcher Hopfen jetzt in diesem Craft-Bier verwendet wird. Also dieser Aromastoff, von dem der Forscher da gesprochen hat. Hast du dir gemerkt, wie der heißt? Vergiss es. Okay, abgekürzt heißt der 4MMP. Ich möchte den Namen bitte auch nicht sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, selbst wenn es hier irgendwo stehen würde, könnte ich das nicht sagen. Also dieses kurz 4MMP, das ist nicht in jedem Hopfen drin. Also im klassischen Hallertauer Hopfen zum Beispiel, der hier in Deutschland ja ganz viel angebaut wird, da ist der nicht drin. Sondern man findet 4MMP vor allem in diesen neueren amerikanischen Hopfensorten, mit denen häufig Craftbiere gebraut werden. Im Cascade-Hopfen ist er zum Beispiel drin, so ein bisschen zumindest. Und in ein paar Sorten sogar richtig viel, Citra-Hopfen zum Beispiel oder in Eureka, Simcoe, Apollo. Also so Hopfensorten, die so in diesen hellen, fruchtigen. IPA. Ne? IPA. Citra ist so das einzige IPA, wo ich das wirklich kenne. Der einzige Hopfen, den ich kenne. Genau, und Cascade ja auch, ne? Ganz bekannt für IPA, Indian Pale Ale. Mhm. Okay, und wenn ich jetzt so ein Bier habe, das mit so einem neuen amerikanischen Hopfen gebraut wurde, das schmeckt dann wirklich nach einer Zeit irgendwie anders? Ja, also dieses Johannisbeeraroma, das verschwindet dann mit der Zeit. Und zwar je nachdem, bei welchen Temperaturen man das Bier lagert, sogar ziemlich schnell, sagt Martin Steinhaus. Wir haben das bei 2 verschiedenen Temperaturen gemacht. Es war auch nicht sehr überraschend, dass bei Raumtemperatur die Abnahme stärker war als bei Kühllagerung. Die Kühllagerung haben wir bei 5 Grad Celsius durchgeführt. Und nach 6 Monaten war der Gehalt dann zurückgegangen auf ungefähr ein Drittel des Ausgangswerts. Also nach 6 Monaten ganz krasser Rückgang dieses Aromas, aber auch schon nach 3 Monaten war über die Hälfte dieses Aromastoffes weg, wenn das Bier bei Raumtemperatur gelagert wurde. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie die Forscher überhaupt auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Die haben doch bestimmt einfach ein schönes Bier-Tasting gemacht die ganze Zeit, oder? Vielleicht haben sie auch ein Biertasting gemacht, aber sie haben es natürlich ganz professionell dieses Mal mit einer chemischen Analyse gemacht und einfach geguckt, inwiefern dieses 4MMP in dem Bier noch nachgewiesen werden konnte, je nachdem eben wie lange und wo das gelagert wurde. Okay, mit einer chemischen Methode. Das heißt aber, dass ich vielleicht diesen Unterschied gar nicht schmecken würde, oder? Also Martin Steinhaus sagt, dass das Aroma von 4MMP schon sehr deutlich ist und dass dieser Rückgang über diese Lagerzeit dann so krass ist, dass das geschmacklich schon auffällt. Also er und seine Kollegen haben sich bei der Untersuchung allerdings nur auf 4MMP konzentriert und nicht auch auf andere Aromastoffe geguckt, die ja auch noch einen Einfluss auf den Geschmack natürlich haben. Fassen wir mal zusammen. Was heißt das für mich, wenn ich Bock auf Craftbier habe und dann, heute ist ja Freitag, vielleicht gleich irgendwo in einen Craftbierladen gehe und mal mich austobe? Dann kauf bitte nur so viel, wie du in naher Zukunft, also vielleicht dieses Wochenende oder vielleicht in den nächsten maximal 2-3 Wochen auch wirklich trinken kannst. Oh, vielleicht willst oder solltest. Genau. Und dann ab in den Kühlschrank damit oder vielleicht jetzt bei den Temperaturen halt noch auf dem Balkon, solange es kalt ist, weil es einfach kalt gelagert werden muss. Und dann kannst du auch noch auf die Bierflasche drauf gucken. Manche Brauer schreiben nämlich auch drauf, wann das Bier abgefüllt worden ist. Da erkennst du also, wie frisch das Bier tatsächlich ist, wie lange das also schon irgendwo anders vielleicht rumstand. Ja. Ich werde, glaube ich, meinen Kumpel, der Silvester das Bier mitgebracht hat und davon noch was zu Hause hat, mal anrufen und mich für heute verabreden, weil das muss getrunken werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, da ist so ein Hopfen drin, ganz bestimmt. Also bei Craft Beer, guck bitte, dass ihr es nicht zu lange lagert und vor allen Dingen kühl lagert. Sabrina Loy war das mit Einzelheiten. Danke dir. Gern. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.